Great Liberia evening on Friday. Am Freitag hatten wir einen großartigen Liberia-Abend. Rob Soprano put it together, Mickey, and it was such an awesome time. Rob Soprano und Mickey haben eben den Abend gestaltet. Das war eine großartige Zeit. Yeah, and Helia and Stefan sang. Helia und Stefan haben gesungen. It was just fantastic. Das war fantastisch. And so I just wanted to encourage you that the work in Liberia is going strong. Ich möchte euch ermutigen, die Arbeit in Liberia geht stark voran. And I think the clinic is getting finished. Die Klinik wird bald fertiggestellt. Yeah, up in Pasagisia, on the Guinea border in the jungle, we are building a clinic. Also direkt an der Grenze zu Guinea, mitten im Dschungel, bauen wir eine Klinik. And that clinic is a 45-minute walk to the satanic capital of Guinea. Und diese Klinik, die ist 45 Gehminuten von der satanischen Hauptstadt in Guinea entfernt. And that village is so satanic. Und dieses Dorf ist so satanisch. I took footage of the satanic work there. Ich habe Videos aufgenommen von diesem satanischen Werk dort. My hard drive, meine Festplatte, was kaputt. My brand new hard drive was destroyed. Also meine nagelneue Festplatte ist kaputt gegangen. The hard drive that I had put the footage on was ruined. Die andere Festplatte, wo ich das auch drauf getan habe, die war auch kaputt. The two computers that tried to fix the hard drive were ruined. Die zwei Computer, die probiert haben, diese Hardware wiederherzustellen, sind kaputt gegangen. Gave me back the hard drive and said, "Throw this thing away. It is cursed." Und der Mann, der probiert hat, das wiederherzustellen, hat mir die Wechselfestplatte gegeben, hat gesagt, wirf sie weg, die ist irgendwie verflucht. But we are supporting the work there, and we have a church in that village. Aber wir unterstützen die Arbeit vor Ort und wir haben in diesem Dorf sogar eine Gemeinde. Yeah, so it's going very well. Und das geht sehr gut. If you think about it, pray for our work in Liberia. Und wenn du daran denkst, dann bete bitte für die Arbeit in Liberia and Guinea. Und in Guinea. Okay, let's talk about the Father tonight. Lass uns heute über den Vater sprechen. Last couple weeks we've been talking about the healing of the orphan heart. Die letzten paar Wochen haben wir darüber gesprochen, von Heilung von dem verwaisten Herz. Dr. Stibbe has a 3-part series you can get online. Dr. Stibbe hat eine dreiteilige Botschaft darüber gemacht, die ihr euch online anhören könnt. 3 CDs. Es sind 3 CDs. You can download them to your computer. Ihr könnt sie euch am Computer runterladen. Healing of the orphan heart. Die Heilung von dem verwaisten Herz. He believes that the world crisis today is fatherlessness. Und er glaubt, dass die Nummer 1 Weltkrise heißt Vaterlosigkeit. And so many criminals and people who are just ruining this world are doing it as a result of fatherlessness. Und viele Kriminelle oder andere Leute, die diese Welt zerstören, tun das, weil sie keinen Vater hatten. And it comes into the church. Und das kommt auch in die Gemeinde. Because many of us have had a bad experience with our dads. Weil viele von uns hatten schlechte Erfahrungen mit unseren Vätern. So we take that image and we paste it on God the Father. Und wir nehmen dann dieses Bild und projizieren das auf Gott den Vater. And so we have a relationship with Jesus. Wir haben so eine Beziehung mit Jesus. But not God the Father. Aber nicht wirklich mit Gott den Vater. He's the image behind Jesus. Er ist das Bild hinter Jesus. We read the scripture, but the word Father doesn't jump out at us. Wir lesen zwar die Schrift, aber das Wort Vater springt uns nicht an. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gnade und Friede euch von Gott dem Vater und von Jesus Christus. The Father is just a mysterious dark figure somewhere on the other side of Jesus. Und der Vater scheint uns irgendwie als dunkle, mysteriöse Gestalt irgendwo hinter Jesus. So we don't really cry Abba Father from our heart. Und wir rufen nicht von ganzem Herzen Abba Vater. Because somehow our earthly father or another father figure has distorted our image of God. Weil unser weltlicher Vater oder eine andere Vaterfigur hat dieses Bild vom Vater verzerrt. But Jesus came. Aber Jesus kam. Can you take that for a second? And in Hebrews chapter 1, in Hebräer Kapitel 1, Vers 3, it says that he is the radiance of the Father's glory. Dass er das Ausstrahlen ist von der Herrlichkeit des Vaters. Yeah, I think it's their glance or something. Der Glanz, ja. Yeah, it's in that Greek word means he's the flash of the Father's glory. Im Griechischen heißt das Wort, er ist das Fleisch von der Herrlichkeit des Vaters. Flash. Der Blitz, das Leuchten. Yeah, the blitz. So if you see an explosion, wenn du eine Explosion siehst, or a light bulb bursts, wenn zum Beispiel eine Glühbirne durchbrennt, and there's a flash. Und das ist dieser Blitz. Or the sun is shining. Oder die Sonne scheint. The rays of the sun are like Christ. Die Sonnenstrahlen, die sind wie Christus. He's the flash. Er ist dieser Blitz. He's the same, and it says that it goes on to say he is the exact representation of the Father's nature. Und dort heißt es auch, er ist die genaue Repräsentation von der Natur des Vaters. And that Greek word exact representation. Und dieses griechische Wort für diese exakte Repräsentation is the word charakter. Heißt Charakter. Charakter. Charakter. Character. Charakter. He is the exact character of the Father. Er ist der genaue Charakter vom Vater. So if we want to be healed of the orphan spirit, wenn wir geheilt werden wollen von dem verwaisten Herz, we want to look at Christ, müssen wir auf Christus schauen and understand that Jesus came to reveal the Father. Und annehmen oder verstehen, dass Jesus kam, um den Vater zu darzustellen, the main, zu offenbaren. The main figure, the main character or a person in eternity, die Hauptfigur oder die Hauptperson in der Ewigkeit, is not going to be Christ. Wird nicht Christus sein. It will be the Father. Es wird der Vater sein. It will be Christ under the Father. Es wird Christus unter dem Vater sein. And surely every knee will bow. Und sicher jedes Knie wird sich and beugen. Every tongue will confess. Und jede Zunge wird bekennen. That Jesus Christ is Lord. Dass Jesus der Herr ist. He's the King of Kings. Er ist der König der Könige. Lord of Lords. Der Herr der Herren. He's the God Man. Er ist der Gott Mensch. The perfect Man. Der vollkommene Mensch. The Savior of the human race. Der Retter der ganzen Menschheit. But it says in Philippians 2, aber es heißt in Philipper 2, that it will be to the glory of the Father. Aber es dient der Herrlichkeit des Vaters. So Jesus has a Father. Jesus hat einen Vater. And everything he does, he said, comes from the Father. Und er hat gesagt, dass alles, was er tut, kommt vom Vater. He says, I don't do anything that my Father doesn't tell me. Und er sagt, ich tue nichts, was mir nicht mein Vater vorher zeigt. I think when we get on the other side and we see the relationship between the Father and Jesus. Und wenn wir auf die andere Seite kommen und die Beziehung sehen zwischen Jesus und dem Vater, we're gonna be blown away how much is coming from the Father. Dann wird uns das umhauen, wenn wir erkennen, wie viel vom Vater kommt. So let's go back to the book of John. Gehen wir zurück zum Buch Johannes. Because Jesus talked about the Father more than about the Father in the book of John more than anywhere else. Weil Jesus spricht im Johannesevangelium mehr über den Vater als sonst wo in der Bibel. And if you know the book of John and get familiar with it. Und wenn du das Johannesevangelium kennst, dann wird dir das vertraut sein. Many believe it is the most important of the gospels. Und einige glauben, es ist sogar das wichtigste der Evangelien. It is the unique gospel. Es ist das einzigartige oder das echte Evangelium. Matthew, Mark and Luke are similar. Matthäus, Markus und Lukas sind sich ähnlich. But John's gospel is in a class by itself. Aber Johannes Evangelium ist eine Klasse für sich. So in John chapter 1 we see Jesus as the Son of God. In Johannes 1 sehen wir Jesus als den Sohn Gottes. The law came by Moses. Das Gesetz kam durch Mose. But grace and truth came by Jesus. Aber Gnade und Wahrheit kam durch Jesus. And that word truth can also mean faithfulness. Und das Wort Wahrheit kann auch Treue heißen. Trueness, faithfulness. Oder Wahrheit, Treue. Because the law was also truth. Weil auch das Gesetz war wahr. But grace and faithfulness came by Christ. Aber Gnade und Treue kamen durch Christus. And we think of it all through history. The question was raised. Und durch die gesamte Geschichte wurde immer dieselbe Frage gestellt. How can a holy God have fellowship with sinful men? Wie kann ein heiliger Gott Gemeinschaft haben mit sündigen Menschen? How can a holy God receive sinners into his kingdom? Wie kann ein heiliger Gott Sünder in sein Königreich einladen oder annehmen? But through Christ, durch Christus, we see the faithfulness of God. Sehen wir die Treue Gottes. To provide a lamb for the sacrifice. Dass er ein Lamm vorbereitet als Opfer. That through Christ his grace would be released. Dass durch Christus seine Gnade offenbart wird. John chapter 1 we have the Son of God. In Johannes 1 haben wir den Sohn Gottes. John chapter 2 we have the Son of Man. In Johannes 2 siehst du den Sohn des Menschen. Jesus turns the water into wine. Jesus verwandelt das Wasser in Wein. But this is coming from the Father. Aber das kommt durch den Vater. And grace and truth is coming from the Father. Und Gnade und Wahrheit kommen durch den Vater. Because in John 1 Jesus is revealing the Father. In Johannes 1 offenbart Jesus den Vater. Jesus turns the water into good wine. Jesus verwandelt das Wasser in guten Wein. In John chapter 2 you see that Jesus is savvy toward the culture and serious toward God. In Johannes 2 siehst du, dass Jesus schlau gegenüber der Kultur ist, aber ernsthaft gegenüber Gott ist. The only way that we can impact a culture. Und die einzige Art und Weise, wie wir einen Einfluss haben können auf unsere Kultur. Savvy toward the culture, serious toward God. Klug zu sein gegenüber der Kultur und ernsthaft gegenüber Gott. He goes to the wedding and he makes unbelievably wonderful wine. Und er geht auf diese Hochzeit und macht unglaublich guten Wein. That's coming from the Father. Und das kommt vom Vater. Son, Sohn, go to the wedding. Geh auf diese Hochzeit. I got a surprise. Ich habe eine Überraschung für dich. Turn the water into wine. Verwandle das Wasser in Wein. But make it good stuff. Aber mach's gut, mach gutes Zeug draus. Sure thing, Papa. Ich werd's machen, Papa. I'll make the best. Ich mach's den besten Wein. How does God know what good wine tastes like? Woher weiß Gott, wie guter Wein schmeckt? God is culturally relevant. Gott ist kulturell relevant. But Jesus leaves the party. Aber Jesus verlässt die Party. And sometime after that, he goes right to the temple. Und kurze Zeit nachher geht er direkt zum Tempel. But before he goes, he makes a whip. Bevor er geht, bastelt er sich eine Peitsche. And maybe the disciples were wondering, what are you doing? Und vielleicht haben sich die Jünger gedacht, was machst du damit? I'm making a whip. Ich mache eine Peitsche. For what? Wofür? Are we buying donkeys? Kaufen wir uns Esel? Are we buying cattle? Oder kaufen wir uns irgendwie so Rind? You'll see. Eine Herde? He goes into the temple and he starts pounding people with this whip. Und er sagt, nein, ihr werdet schon sehen. Und er geht in den Tempel hinein und fängt an, Menschen zu schlagen. Kicking over the tables and he is beating people to drive them out of the temple. Und er tritt Tische um und er fängt an, die Leute aus dem Tempel zu scheuchen. He says, my father's house. Und er sagt, das Haus meines Vaters. Again, relating to the father. My father's house. Wieder bezieht er sich auf den Vater. Das Haus meines Vaters soll ein Gebetshaus sein. You've turned it into a den of thieves. Und ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. This is coming from the father. Das kommt vom Vater. Everything we see in Christ is the father. Alles, was wir in Christus sehen, ist der Vater. The father is savvy toward the culture. Der Vater ist schlau gegenüber der Kultur. Chapter 3. Kapitel 3. Jesus the great teacher. Jesus ist der große Lehrer. He teaches us that God his father so loves this world. Er lehrt uns, dass Gott der Vater so sehr die Welt liebt. Son? Sohn? Yes, Papa. Ja, Papa. Tell him how much I love him. Erzähl ihnen, wie sehr ich sie liebe. Tell him that I so love this world. Sag ihnen, dass ich die Welt so liebe. And so he does. Und genau das macht John er. John chapter 4, Jesus the great soul winner. Johannes 4, Jesus der große Seelengewinner. The woman's at the well. Evangelist, die Frau am Brunnen. The woman is at the well. Jesus is creative. Die Frau ist am Brunnen und Jesus wird kreativ. Bring your husband. Hey, hol deinen Ehemann. I don't have one. Ich habe keinen. That's right, you've had 5. Das stimmt, du hattest 5. And the guy you're living with now is not your husband. Und der Mann, mit dem du jetzt zusammen lebst, ist nicht dein Ehemann. I perceive you're a prophet. Oh, ich nehme an, du bist ein Prophet. She goes and she tells the village that there's a prophet. She says, could this be the Messiah? Sie geht hinaus ins Dorf und sagt, hey, da ist ein Prophet, das könnte sogar der Messias sein. This guy has told me everything about my life. Er hat mir alles über mein Leben erzählt. And they believed and then they came to hear him speak. Und sie haben geglaubt und kamen, um ihn zuzuhören. And then they said to the woman. Und er sagte zur Frau. We no longer believe because of what you told us. Wir glauben nicht länger wegen dem, was du uns gesagt hast. We now believe because we've heard him ourselves. Sondern wir glauben, weil wir ihn selbst gehört haben. We no longer believe because of what you said. Wir glauben nicht länger, weil du uns das erzählt hast. What a testimony for us. Was für ein Zeugnis für uns. We should share our faith with people. Wir sollen unseren Glauben mit Menschen teilen. But this is coming from the Father. Aber das kommt vom Vater. Because again he says the Father is seeking the Father. Und er sagt wieder, der Vater sucht jene. Son, Sohn, go through Samaria. Geh durch Samarien. Yes, Papa. Ja, Papa. There's a woman there. Da gibt's eine Frau. We've got an engagement. Wir haben eine Verabredung. It's coming from the Father. This es is all from Vater. The Father. Es kommt alles vom Vater. John chapter 5, he's the great physician. Johannes 5, er ist der große Arzt. Take up your bed and walk. Nimm dein Bett auf und geh. John chapter 6, he's the bread of life. Johannes 6 ist das Brot des Lebens. If you eat my body and drink my blood, you will live forever. Wenn du mein Leib isst und mein Blut trinkst, wirst du ewiges Leben haben. He's talking about being in union with him. Er spricht darüber, in Einheit mit ihm zu John leben. Chapter 7, he's the water of life. Johannes 7, er ist das Wasser des Lebens. Anyone who believes from his belly, from his soul will burst rivers of living water. Jeder, der glaubt, aus dessen Inneren kommen Quellen lebendigen Wassers. It's all coming from the Father. Es kommt wieder vom Vater. John chapter 8, he's the defender of the weak. Johannes 8, er ist der Verteidiger der Schwachen. The woman is caught in adultery. Eine Frau wird beim Ehebruch ertappt. But he says, you who have no sin, cast the first stone. Und er sagt, ihr, die ihr keine Sünde habt, werft den ersten Stein. Woman, where are your accusers? Frau, wo sind deine Ankläger? The Father is not accusing her. Der Vater klagt sie nicht an. Jesus is the perfect representation of the Father. Jesus ist der vollkommene, die vollkommene Repräsentation vom What Vater. We see in these stories is the Father. Was wir in diesen Geschichten sehen, ist der Vater. Now when something bad happens to me, wenn mir etwas Schlimmes passiert, I mean, when I just hear something bad, the first thought is, wenn ich etwas Schlimmes höre, ist mein erster Gedanke, is God punishing me? Bestraft Gott mich jetzt? That comes from my dad, my earthly dad. Das kommt von meinem irdischen Vater. Just taking that image and pasting it on God. Und ich nehme dieses Bild und projiziere es auf Gott. But we need to look at Christ. Aber wir müssen auf Jesus schauen. And allow Christ to define who the Father is. Und wir müssen zulassen, dass Jesus definiert, wer der Vater ist. That's why he came. Weil das ist der Grund, warum er gekommen ist. John chapter 9. Johannes Kapitel 9. He is the light of the world. Er ist das Licht der Welt. There's a man born blind. Da war ein Mann, der wurde blind geboren. The disciples asked, hey, did he sin or did his parents sin? Und seine Jünger haben gefragt, hey, hat er gesündigt oder seine Eltern? Neither. Keiner von ihnen. This man was born blind to reveal the glory of God. Dieser Mann wurde blind geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Jesus put some mud on his eyes. Jesus schmiert etwas Schlamm auf seine Augen. Sends him off to wash. Schickt ihn weg, um sich zu waschen. And that guy can see. Und der Mann ist sehend. Religious leaders hear about it. Die religiösen Leiter hören davon. They grab the guy. Sie schnappen sich den Mann. How come you can see? Wie kommt es, dass du sehen kannst? How did this happen? Wie ist das passiert? Well, you know. Ja, wisst ihr? I don't know. This guy came along and. Ich weiß nicht, dieser Mann kam und spit on my eyes, hat mir in die Augen gespuckt. Bingo. Und das war's. That's impossible. Das ist unmöglich. That's impossible. That das man, geht nicht. We know that man. That man is a sinner. Nein, wir kennen diesen Mann. Dieser Mann ist ein Sünder. Whether he's a sinner or not, I don't know. Ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. I know one thing. Ich weiß eines. Since the beginning of the world, seit Anfang der Welt, nobody has opened the eyes of a blind man. Hat es niemand geschafft, die Augen eines Blindgeborenen zu öffnen. One thing I know. Das ist das eine, was ich weiß. I was blind. Ich war blind. And now I see. Und jetzt bin ich sehend. And they threw him out of the synagogue. Und sie haben ihn aus der Synagoge rausgeschmissen. Jesus is the light of the world. Jesus ist das Licht der Welt. But it's coming from the Father. Und es kommt wiederum John vom Vater. John chapter 10. Jesus is the great shepherd. Johannes 10. Jesus ist der große Hirte. And my sheep know my voice. Und meine Schafe kennen meine Stimme. It's coming from the Father. Es kommt wieder vom Vater. John chapter 11. I am the resurrection and the life. Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. It's coming from the Father. Es kommt vom Vater. John chapter 12. Johannes 12. He is the coming King. Er ist der kommende König. He is humble and meek. Er ist demütig und sanftmütig. And if the Father was there, they'd be riding on two donkeys. Und wenn sein Vater bei ihm gewesen wäre, wären sie auf zwei Eseln hineingeritten. When we see Jesus riding on a donkey, wenn wir Jesus auf dem Esel reiten sehen, in meekness, in Sanftmut, he is expressing the Father. Dann drückt er den Vater aus. When we meet the Father, wenn wir den Vater treffen, we are going to meet the most meekest person imaginable. Treffen wir die sanftmütigste Person, die wir uns vorstellen können. Meekness means he is powerful but not threatening. Und Sanftmut bedeutet, dass er ist zwar mächtig, aber er ist nicht einschüchternd. When you are embraced by the one who spoke the universe into existence. Wenn du von dem umarmt wirst, der das Universum in die Existenz gesprochen hat. And you have no fear. Und du hast keine Angst. You know, the picture is like a soldier coming back from war. Das Bild ist wie folgendes: Da kommt ein Soldat zurück vom Krieg. He's at the airport. Er ist am Flughafen. He's got some scars on his face. Er hat einige Narben im Gesicht. He's got his army khaki on. Und er hat seine Khaki-Uniform He's noch got an. His backpack on. Er hat seinen Rucksack He's got his machine gun hanging down, his knife. Sein Maschinengewehr hängt runter, his sein Messer ist da. His arms are pumped out. Und seine Arme sind dick. His beard is rough and sein Bart ist ganz rau. He's got this look. Er hat diesen Blick. Coming through the airport. Er kommt aus dem Flughafen. And there's his wife. Und da ist seine Frau. Coming to him. Sie rennt auf ihn zu. With their child. Mit ihrem Kind. And this soldier who could kill someone with a spoon. Und dieser Soldat, der jemand mit seinem Löffel umbringen könnte. Picks up his child. Nimmt sein Kind. And that child is so secure in his father's arms. Und dieses Kind ist so sicher in den Armen seines Vaters. We're talking about the one who created the universe. Wir sprechen von demjenigen, der das Universum geschaffen hat. Who holds the universe together through the word of his power. Universum zusammenhält durch ein Wort seiner Macht. And yet when we meet him. Und doch wenn wir ihn treffen, for the first time. Das erste Mal. We will be meeting the meekest, humble person imaginable. Treffen wir die sanftmütigste, demütigste Person, die du dir vorstellen kannst. And we know that because that's how Jesus was. Und wir wissen das, weil Jesus so war. John chapter 13, Jesus is the servant of all. Johannes 13, Jesus ist der Diener aller. And so is the Father. Und so ist der Vater. They are the servants of all. Sie sind die Diener von allen. John chapter 14. Johannes 14. Jesus is the great consoler. Jesus ist der große Ratgeber oder Tröster. Let not your hearts be troubled. Lasst eure Herzen nicht betrübt sein. You believe in God, believe in God the Father, believe also in me. Wenn ihr an Gott den Vater glaubt, dann glaubt auch mir. In my Father's house are many mansions. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. If it wasn't true, I wouldn't have said it. Und wenn es nicht wahr wäre, hätte ich es nicht gesagt. And I'm coming back for you. Und ich komme für euch zurück. I'm preparing a place for you. Und ich bereite einen Platz für euch. The Father is preparing a place for us. Der Vater bereitet einen Platz für uns. They are one and the same. Sie sind ein und dieselbe Person. Two people, zwei Leute, exact same character. Aber derselbe Charakter. So as we look at Jesus, we see the Father. Und wenn wir auf Jesus blicken, dann sehen wir den Vater. And we need to exercise this. Und das müssen wir trainieren. Think of the Father. You think of Jesus. Think of the Father. He's the same way. Wenn du an Jesus denkst, dann denk an den Vater, sie sind beide gleich. It was the Lord's mission to reveal the Father to us. Es war Jesus seine Mission, den Vater uns zu offenbaren. John chapter 15, I am the vine. Johannes 15, ich bin der Wein, die Weinrebe. My father is the vine dresser. Mein Vater ist der Weingärtner. If you abide in me and my word abides in you. Wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt. You can ask the Father what you will. Könnt ihr den Vater bitten, worum ihr wollt. And it will be done for you. Und es wird für euch getan werden. John chapter 16. Johannes 16. Jesus is the giver of the Holy Spirit. Jesus ist der Geber des Heiligen Geistes. You're sad because I'm leaving. Ihr seid traurig, weil ich von euch gehe. But don't be sad. I tell you this for truth. Seid nicht traurig. Ich sage euch die Wahrheit. It's better that I leave. Es ist besser für euch, dass ich gehe. The Holy Spirit's coming. Der Heilige Geist wird kommen. And He will be your helper. Und er wird euer Helfer sein. But the Holy Spirit's coming from the Father. Der Heilige Geist kommt wiederum vom Vater. Jesus and the Father are one. Jesus und der Vater sind dieselben. John chapter 17, Jesus is the great intercessor. Johannes 17, Jesus ist der große Fürsprecher. He is praying. Fürbitter. Er betet. Intensely. Intensiv. This long prayer, John 17. Das ist lange Gebet in Johannes 17. He prays, Father, on that day. Er betet, Vater, an on diesem that Tag, day, when they are standing before you, wenn sie vor dir stehen, then they will understand. Dann werden sie verstehen. I am in you, ich bin in dir, and you are in me, und du bist in mir, and they are in us. Und sie sind in uns. On that day, an diesem Tag, they will get it. Werden sie es verstehen. They don't get it now. Sie verstehen es noch nicht. They don't get it that I'm in you, you're in me, and they're in us. Sie begreifen es noch nicht, dass ich in dir bin, du in mir bist, und sie in uns sind. But on that day, aber an diesem Tag, they'll get it. Werden sie es verstehen. And through the Holy Spirit, we're beginning to grasp it by faith. Und durch den Heiligen Geist können wir es langsam begreifen im Glauben. In John chapter 18. In Johannes 18. Jesus is the man of sorrows. Ist Jesus der Mann mit den Sorgen. He is in the garden. He's sweating blood. Er ist im Garten und er schwitzt Blut. Father, if it's your will. Vater, wenn es dein any Wille way ist, possible, deliver me from this moment. Wenn es irgendwie möglich ist, dann befreie mich davon. But thy will be done. Aber dein Wille geschehe. He is the man of sorrows. Er ist der Mann der Sorgen. But God the Father is suffering just as much. Aber Gott der Vater leidet genauso sehr. If you had to sacrifice your child, wenn du dein eigenes Kind opfern müsstest, your 5-year-old, your 6-year-old, dein 5- oder 6-jähriges Kind, dein 12-jähriges Kind, wouldn't that rip your heart out? Würdest du das dir nicht das Herz rausreißen? The Father is suffering just as much as Christ. Der Vater leidet genauso sehr his wie Jesus. His heart is ripped out. Sein Herz wird rausgerissen. To watch his son suffer. Wenn er zuschauen muss, wie sein Sohn leidet. Jesus is the man of sorrows. Jesus ist der Mann der Sorge. John chapter 18. Johannes 18. He is the crucified Christ. Er ist der gekreuzigte Christus. The suffering Savior. Der leidende Retter. For the sins of the whole world. Für die Sünden der ganzen Welt. Appeasing the justice of the Father. Und er genügt der Gerechtigkeit Gottes. John chapter 19. Johannes 19. That was 19. John chapter 20. Johannes 20. Jesus is the resurrected Christ. Jesus ist der wiederauferstandene Christus. But he's raised from the dead by the glory of the Father. Er steht auf von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. In John chapter 21. In Johannes 21. The last chapter. Das letzte Kapitel. Jesus is the restorer of the repentant heart. Jesus ist der Wiederhersteller des bußfertigen Herzens. Peter and the disciples had denied Christ. Peter und die Jünger haben Christus verleugnet. They had fled. Sie sind geflohen. Peter really blew it. Petrus hat wirklich versaut. He was cursing that he didn't know Christ. Er hat sogar sich selbst verflucht, um zu bestätigen, dass er Christus nicht kennt. Dreimal. I don't know the man, and dreimal hat er gesagt, ich kenne diesen Mann nicht und hat dabei sogar geflucht. So life was now different. Das Leben war jetzt anders. Even after the women had testified that he was risen from the dead. Selbst nachdem die Frauen Zeugnis davon gegeben haben, dass er auferstanden ist von den Toten. Peter, we saw him. He is risen. Petrus, wir wissen, dass er auferstanden ist. Wir haben ihn gesehen. Ja, ist schon gut. Yeah. Okay. Okay. What was bothering him? Was hat ihm dazu schaffen gemacht? He was detached. Er war getrennt. So much like that happens to us. So genauso wie es uns auch passiert. Something happens. etwas passiert, and we're detached from God. Und wir sind getrennt von Gott. A divorce, eine Scheidung, a bad situation, eine schlimme Situation, and something that we think cannot be turned around. Etwas, wo wir nicht denken, dass das wiederhergestellt werden what kann. Could be worse than swearing and cursing that you don't know the man? Was wäre schlimmer als zu schwören und zu fluchen, dass du diesen Mann nicht kennst? In his greatest hour of need. In seiner größten Not. So they go back fishing. Also gehen sie zurück zum Fischen. John chapter 21. Johannes 21. 3 years a waste of time. 3 Jahre wurden verschwendet. We had big dreams. Wir hatten große Träume. All the dreams are wasted now. Und all diese Träume sind weg. Well, John, Johannes, James, Jakobus. I'm going fishing. Ich gehe fischen. What else am I going to do? Was soll ich sonst machen? Oh, we'll go with you. Nee, wir kommen mit. They get in a boat. They go out in the night. Sie gehen ins Boot, fahren hinaus auf den See in der Nacht. Nothing. They're catching sie fangen nichts. Nothing. Nichts. The morning is coming. Der Morgen kommt. The sun is rising. Die Sonne geht auf. They've caught nothing. Sie haben nichts gefangen. But they hear this faint voice from the shore. Aber sie hören diese leise Stimme von der Küste. A voice that many of us will hear. Die Stimme, die viele von uns hören werden. If we're listening. Wenn wir zuhören. Cast the net on the other side. Wirf das Netz auf der anderen Seite aus. Cast the net on the other side. Wirf das Netz auf der anderen Seite aus. What? Did you hear something? Hast du was gehört? Somebody, wait, there's a guy on the shore. Da steht ein Mann an der Küste. What? Was? I said cast the net on the other side. Ich hab gesagt, wirf das Netz auf die andere Seite. What? Was? I said cast the net on the other side. Ja, also wirf das Netz auf die andere Seite. I think he said, ich glaube, er meint, cast the net on the other side. Wirf das Netz auf die andere Seite aus. Okay. Na gut. Let's cast it on the other side. Werfen wir es mal auf die andere Seite aus. And they start to cast it. Und sie werfen es aus. But this is coming from the Father. Und das kommt wiederum vom Vater. Son. Sohn. I want you to go get your boys. Ich möchte, dass du deine Jungs zusammenholst. They are completely disoriented. Sie sind total desorientiert. They're hopeless. Sie sind hoffnungslos. They are accusing themselves. Sie klagen sich selbst an. The devil is trying to destroy them. Und der Teufel versucht, sie zu zerstören. Und ich möchte, dass du hingehst und sie wieder aufbaust. This is what we're gonna do. Das werden wir machen. Go to the shore. Geh an die Küste. Yes. Ja. Go to the shore. Geh zur Küste. I want you to reveal my love to them. Und offenbare ihnen meine Liebe. Go to the shore. Geh zur Küste. Tell them to cast it on the other side. Und sage ihnen, sie sollen das Netz auf die andere Seite auswerfen. And then, son, und dann, Sohn, I want you to put so many fish in that. I'm going to put so many fish in that net. Und dann werde ich so viele Fische in dieses Netz hineingeben. The Holy Spirit is going to put so many fish in that net. Und der Heilige Geist wird so viele Fische in dieses Netz hineingeben. We're going to sink the boats. Wir werden das Boot fast versenken. Oh, Papa, man, you are so savvy. Oh, so cool. Dad, du bist so schlau. Oh, I mean, come on. This is so, like, this is God the Father. This is His plan. Das ist Gott der Vater, das ist sein Plan. I want you to put so, I want you to fill those nets up. Ich möchte, dass du diese Netze füllst. Fill them up so much that the boats start to sink. Füll dieses Netz so voll, dass das Boot fast sinkt. We want to make a point here. Wir wollen da einen Punkt machen. I've got it, Papa. Ich hab's verstanden, Vater. And the Son executes it. Und der Sohn führt es aus. But it's coming from the Father. Aber es kommt vom Vater. And the boats start to sink. Und das Boot geht fast unter. And John says, it's the Lord. Und Johannes sagt, es ist der Herr. And what a revelation, it's the Lord. Und was für eine Offenbarung, es ist der Herr. It's the Father. Es ist der Vater. Looking for us to restore us. Und er sucht uns, damit er uns wiederherstellen kann. We will always go through something that will just blow our faith away. Wir gehen immer durch Sachen durch, die unseren Glauben umhauen. Our Christian walk is not an easy walk. Unser christlicher Wandel ist kein leichter Weg. People unexpectedly die. Menschen sterben unerwartet. People get sick. Sie werden krank. Marriages get divorced. Ehen werden geschieden. Teenagers go crazy. Teenager werden verrückt. The craziest things can happen. Die verrücktesten Sachen können passieren. And we're shattered. Und wir sind zerbrochen. We're absolutely shattered. Wir sind absolut zerbrochen. But God comes for us. Und Gott kommt für uns. The Father comes for us. Der Vater sucht uns. And he's calling to us. Und er ruft uns zu. Peter dives in the water, swims to shore. Petrus springt ins Wasser und schwimmt an die Küste. And the Lord had already prepared breakfast. Und der Herr hat sogar schon das Frühstück vorbereitet. Maybe some scrambled eggs, vielleicht so Rührei, Fisch. And they know it's him, but they don't ask him any questions. Und sie wissen, dass er es ist, aber sie stellen keine Fragen. Finally, they all come to shore, dragging the fish, and they all sit down for breakfast. Und endlich kommen sie an die Küste, schleppen die Fische hinter sich her und sie setzen sich wieder zum Frühstück. And the Lord's just cool. He's just playing with the fire. Und der Herr ist ganz cool. Er kümmert sich ums Feuer. He's probably got his cloak hanging down over his face a little bit. Vielleicht hängt sein Mantel oder seine Kapuze ein bisschen übers Gesicht. He doesn't say anything. Er sagt nichts. And they don't say anything. Und sie sagen nichts. And then he breaks the silence. Und dann bricht er die Stille. Peter. Petrus. Do you love me? Liebst du mich? Feed my sheep. Dann füttere meine Schafe. Plays with the fire again. Er kümmert sich wieder ums Feuer. Peter, Petrus, you love me? Liebst du mich? Shepherd my lambs. Dann behüte meine Schafe. And then the third time again. Und das dritte Mal wieder. Peter is really embarrassed. Und Petrus ist wirklich bloßgestellt. But the Lord is restoring him. Aber der Herr stellt ihn wieder her. He's healing the orphan heart. Er heilt das verwaiste Herz. He's bringing restoration. Er bringt Wiederherstellung. He's addressing the wound. Er kümmert sich um die Wunde. You want to love God? Du willst Gott lieben? Love his people. Dann liebe seine Menschen. You want to love the Father? Du willst den Vater lieben? Love his people. Dann liebe seine Menschen. You want to feel the Father flowing through you tonight? Du möchtest, dass der Vater durch dich durchfließt heute. Purpose to love someone after the service. Dann nimm dir vor, jemanden zu lieben nach dem Gottesdienst. Seek someone out. Such dir jemanden aus. Follow the example of Christ. Und folge dem Beispiel Jesu. Let the Father flow through you. Lass den Vater durch dich durchfließen. Matthew chapter 10 verse 20. Matthäus 10, 20. Don't worry what you're going to speak about when you stand before rulers. Hab keine Angst, was du reden sollst, wenn ihr vor den Herrschern steht. The spirit of your Father in heaven. Der Geist des Vaters, eures Vaters im Himmel. Will be speaking through you. Wird durch euch sprechen. Wow. Wow. That should be a verse for everyone who speaks publicly. Das sollte ein Vers für jeden von uns sein, der öffentlich redet. I pray that verse every time I preach. Ich bete diesen Vers jedes Mal, wenn ich predige. I get on my knees, I say, Father, ich gehe auf meine Knie und sage, Vater, speak through me. Sprich durch mich. Please. Bitte. Speak to people beyond anything I can say. Sprich zu Menschen weit darüber hinaus, was ich hier sagen könnte. If you want to experience the Father, wenn du den Vater erfahren willst, get in the Father's way. Dann geh auf den Weg deines Vaters. Peter, do you love me? Petrus, liebst du mich? Love my people. Dann liebe meine Menschen. Love my people. Liebe mein Volk. I'm just going to read something and I'm going to close. Ich möchte euch etwas vorlesen zum Abschluss. This comes from Romans chapter 8. Das kommt aus Römer 8. You can do the same thing I did. Ihr könnt dasselbe machen, was ich gemacht habe. Just copy Romans 8:26 to the end of the chapter. Kopiert ihr Römer 8 Vers 26 bis zum Ende. And fill in the pronouns. Und füll die the pronouns is like he is Subjekt, also er, die Pronomen, ja. Yeah. Fill the pronouns in with the character. Also füll statt den Pronouns Pronomen die Charaktere hin. And it'll come out something like this. Und dann kommt Folgendes heraus. Just relax and listen. Just and bear with me. It's a beautiful text. Entspannt euch und nehmt das einfach auf. Verse 26. Vers 26. And the Holy Spirit helps us in our weakness. Und der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. For example, we don't know what God our Father wants us to pray for. Zum Beispiel, wir wissen nicht, was Gott unser Vater will, dass wir beten sollen. God our Father. Gott unser Vater. The Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in human words. Aber der Heilige Geist betet für uns in Seufzen, das wir nicht in menschliche Worte ausdrücken können. But our Father in heaven, who knows all hearts, knows what the Holy Spirit is saying. Aber unser Vater im Himmel, der alle Herzen kennt, weiß, was der Heilige Geist sagt. For the Holy Spirit pleads for us believers in harmony with God our Father's will for us. Weil der Heilige Geist bittet für uns Gläubige in Einheit oder Harmonie mit dem Willen von Gott unserem Vater für uns. And we know that God our Father causes, watch this. We know that God our Father causes everything to work together for the good of us who love him as our father. Und passt auf, und wir wissen, dass Gott, unser Vater, alles macht, dass alles zum Guten wirkt, für diejenigen, die ihn als unseren Vater lieben. It's coming from the Father. Es kommt vom Vater. And are called according to his purpose. Und sind berufen zu seinem Zweck. For us as his sons and daughters. Uns, seine Söhne und seine Töchter. For God our Father knew us, his people, in advance. Weil Gott, unser Vater, hat uns, sein Volk, im Vorhinein gekannt. And he, the Father, chose us to become like his son Jesus. Und er, der Vater, hat uns auserwählt, dass wir gleich werden wie sein Sohn Jesus. The text is all about the Father. In diesem Text geht's immer nur um den Vater. So that his son Jesus would be the firstborn among many brothers and sisters. So dass sein Sohn Jesus der Erstgeborene sein wird von vielen Brüdern und Schwestern. So in the text, Jesus is our brother. Und in diesem Text kommt raus, dass Jesus unser Bruder ist. He's the firstborn among a family. Er ist der Erstgeborene einer Familie. God the Son becomes the God man. Gott der Sohn wird Gott der Mensch. And Jesus is just like us. Und Jesus ist genau wie wir. And we will be just like him. Und wir werden so sein wie er. But God the Father is God the Father. Aber Gott der Vater bleibt Gott der Vater. He is our Father. Er ist unser Vater. And the Father of Jesus. Und der Vater Jesus. Jesus said to Mary Magdalene, "Don't touch me." Jesus sagte zu Maria Magdalena, berühre mich nicht. Because I must go to my father and your father. Weil ich muss zu meinem und zu deinem Vater this gehen. Is so unbelievably cool. Und das ist so unglaublich cool. All right, let's just finish up. What shall we say? Und was sollen wir sagen? About such wonderful things as these. Über so wundervolle Dinge wie diese. If God our Father is for us. Wenn Gott unser Vater für uns who ist, can be against us? Wer kann gegen uns sein? Since our Father did not spare his own son Jesus. Wenn Gott unser Vater nicht seinen Sohn behütet hat oder aufgehoben hat, but gave Jesus up for us all. Sondern Jesus für uns alle aufgegeben hat. Who can ever be against us? Wer könnte dann gegen uns sein? Since our Father, let me say again, who dares accuse us whom the Father has chosen? Wer wagt es, die anzuklagen, die der Vater ausgewählt hat? Who will condemn us? Wer wird uns verdammen? No one. Niemand. For Christ Jesus died for us. Weil Christus Jesus ist für uns gestorben. And is seated at the place of honor at God our Father's right hand. Und sitzt am Platz der Ehre zur Rechten des Vaters. Can anything separate us from the love of Jesus Christ? Kann uns irgendetwas von der Liebe Jesu Christi trennen? Does it mean our Father no longer loves us if we have trouble? Bedeutet es, dass unser Vater uns nicht mehr liebt, wenn wir Schwierigkeiten erleben? If we're persecuted? Wenn wir verfolgt werden? If we're hungry? Wenn wir hungrig sind? In danger? Oder in Gefahr? If our life is threatened? Oder unser Leben bedroht ist? And I'll close with this. Und ich schließe mit folgendem an. Despite all things. Nein, trotz all dieser Dinge. We have overwhelming victory in Jesus Christ. Haben wir überragenden Sieg durch Jesus Christus. But watch how it ends. Und schaut euch an, wie das endet. I'm convinced. Ich bin überzeugt. That nothing can separate us from our Father's love. Dass nichts uns von der Liebe unseres Vaters trennen kann. Neither death nor life. Nicht Tod oder Leben. Nor angels nor demons. Keine Engel oder Dämonen. Neither fear for today. Auch nicht die Sorge um den Tag. Or fear for tomorrow. Oder unsere Sorgen für not morgen. Not even the powers of hell. Nicht die Mächte der Hölle. Can separate us from our Father's love. Können uns von der Liebe unseres Vaters trennen. And it closes like this. Und es endet folgendermaßen. No power in the sky above, keine Mächte im Himmel, in the earth below, in der Erde unter uns, indeed nothing in all creation, wahrhaftig nichts in der ganzen Schöpfung, will be able to separate us from the love of God our Father. Wird es möglich sein, uns von der Liebe unseres Gott, unseres Vaters zu trennen? And here are the closing words in a New Living Translation. Und das sind die abschließenden Worte in der New Living Translation. The love that is revealed in Christ Jesus our Lord. Die Liebe, die offenbart ist in Christus Jesus unserem Nothing Herrn. Nothing can separate us from the love of God our Father. Nichts kann uns trennen von der Liebe von Gott unserem Vater. That is revealed. Die offenbart wurde in Christ Jesus. In Christus Jesus Lord. Unserem Herrn. The whole purpose of Christ was revealed the Father. Der ganze Zweck von Jesus war, den Vater zu offenbaren. Jesus will be bringing us to the Father. Jesus wird uns zum Vater führen. And when we get to heaven, he'll be pointing to the Father. Und wenn wir in den Himmel kommen, wird er auf den Vater zeigen. Of course, Jesus is going to be the coolest. He's going to be the coolest God-man, the coolest man-being, human-being, whatever you want to call it. in all of eternity. Natürlich wird Jesus der coolste Gottmensch oder Mensch-Mann sein, den du je begegnest. King of Kings, Lord of Lords, when he walks in, man, you bow the knee. König der Könige, Herr der Herr, wenn er einen Raum betritt, dann wirst du auf die Knie fallen. Wow, the Lord Jesus. Wow, der Herr Jesus. Wow. Wow. Savior of the world, Lord Jesus. Retter der Welt. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Also ja, Lord. But the Father is the Father. Der Vater ist der Vater. And he is the Father of our Lord Jesus. Und er ist der Vater unseres Herrn Jesus. And if the Lord Jesus is so awesome. Und wenn unser Herr Jesus so erstaunlich ist. The God-Man. Der Gottmensch. How awesome is the Father? Wie erstaunlich ist denn der Vater? Jesus came to reveal him. Und Jesus kam, um ihn zu offenbaren. Let's not live as orphans. Lasst uns nicht als Waisen leben. Let's press toward the Father. Lasst uns hindrängen zum Vater. Get to know him, talk to him. Lernen kennen, rede Say, mit Father, ihm. It's a little uncomfortable, but I want to know you. Sag, Vater, es ist mir etwas unangenehm, aber ich möchte Jesus dich kennenlernen. Jesus is not going to get upset. Jesus wird nicht ist nicht beleidigt. He's not going to get jealous. Er wird nicht eifersüchtig. This was his purpose. Das war sein Zweck. To bring us to the Father. Um uns zum Vater zu bringen. We pray to the Father. Wir beten zum Vater. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. In Jesus name. In Jesu Namen. You include the whole Trinity in your prayer life. Du sollst die ganze Dreieinigkeit in deinem Gebetsleben inkludieren. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We're alone here today. Wir sind alleine hier heute. The world is outside. Die Welt ist draußen. The doors are open, but we're alone. Die Türen sind offen, aber wir sind allein. And you said if we come to you in secret. Und du hast gesagt, wenn wir im Geheimen zu dir kommen. You will reward us openly. Du will reward us openly. Du wirst uns öffentlich belohnen. And I just pray tonight. Und ich bete heute Abend. Through the power of the Holy Spirit. In der Macht des Heiligen Geistes. That you would release us, Lord. Dass du uns freisetzt. Of concepts. Die Konzepte. Of ideas, of feelings. Die Ideen, die Gefühle. A blockage. Die Blockaden. Things that get between us. Dinge, die zwischen uns kommen. Selfishness. Selbstsucht. Guilt. Schuld. Ignorance. Ignorance. Ja, also Ignoranz. Indifference. Gleichgültigkeit. I just pray tonight, ich bete darum heute, that you would open our hearts, dass du unsere Herzen öffnest. That in the coming minutes, in den kommenden Minuten, the coming hours, Stunden, tomorrow, this week, morgen oder diese Woche, maybe when we least expect it, vielleicht wenn wir es am wenigsten erwarten, we hear the voice say, hören wir die Stimme, die sagt, throw the net on the other side. Wirf das Netz auf die andere Seite. We really pray, Father, that we would come to know you. Ich bete wirklich, dass wir dich kennenlernen. In yet a deeper way. Auf eine tiefere Art und Weise. This week. Diese Woche. Maybe tonight, right now. Vielleicht heute Nacht, vielleicht auch jetzt. Father, I pray that you speak to people. Ich bete, dass du zu Menschen sprichst. How much you love them. Wie sehr du sie liebst. And who you are. Und wer du bist. And maybe you're here tonight and you've never received the love of God. Vielleicht bist du heute Abend hier und hast die Liebe Gottes nie angenommen. If you died tonight, where would you go? Wenn du heute Abend stirbst, wo gehst du hin? Have you ever received forgiveness through Jesus? Hast du jemals Vergebung durch Jesus empfangen? So that you don't die in your sin. Dass du nicht in deinen Sünden stirbst. God loves you. Gott liebt dich. Pray a simple prayer with me. Bete ein einfaches Gebet mit mir. Pray with me. Bete mit mir. God in heaven. Gott im Himmel. Be my Father. Sei mein Vater. Just say those words quietly. Sag diese Worte ganz leise. God in heaven. Gott im Himmel. Be my Father. Sei mein Vater. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünden. My selfishness. Meine Selbstsucht. Cleanse me. Reinige mich. Forgive me. Vergib mir. Help me to understand. Hilf mir zu verstehen. Say these words. Sag diese Worte. God in heaven. Gott im Himmel. Be my Father. Sei mein Vater. Cleanse me. Reinige mich. Forgive me. Vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Father, it's so wonderful to see you when we see Jesus. Vater, es ist so wundervoll, dich zu sehen, wenn wir auf Jesus schauen. And it changes who we think our picture of you. Und es ändert das Bild, das wir von dir haben. And Lord, we thank you that you were so merciful to Peter. Und Herr, wir danken dir, dass du so barmherzig gegenüber Petrus warst. He who was guilty der, der schuldig war. And you never said a word. Und du hast nie ein Wort gesagt. You never pointed at his failure. Du hast nie auf sein Versagen gedeutet. But you just reinstated him to be the shepherd. Sondern du hast ihn als Hirten wiederhergestellt. Wieder eingesetzt. And that's what you're doing with us. Das ist es, was du mit uns machst. If there are people here who feel because this happened, it can never be the same with God. Wenn es Menschen heute gibt, die denken, weil etwas passiert ist, wird es nie wieder dasselbe sein mit Gott. Because I went away from God or I rebelled. Weil ich von Gott weggegangen bin oder rebelliert habe. I can't really have a second chance. Deswegen verdiene ich keine zweite Chance. Or because of this relationship that was broken. Oder wegen dieser Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. I'll always be like a second-class person. Werde ich immer eine Person zweiter Klasse sein. But the Father wants to tell you tonight. Aber der Vater will heute Abend sagen. That he is the restorer. Dass er der Wiederhersteller ist. And he restores all the things that the enemy has destroyed. Er stellt all die Dinge wieder her, die der Feind zerstört. It says in Isaiah 61:7. In Jesaja 61, Vers 7 heißt es. It says, for your shame and your dishonor, I will give you double back. Für deine Schande und deine Unehre werde ich dir das Doppelte zurückgeben. He will give us back double the honor and double the dignity that we lost. Er wird uns doppelt die Ehre wiederherstellen und auch doppelt die Würde zurückgeben, die wir verloren haben. And he said to Job. Und er sagte zu Hiob. In the last chapter. Im letzten Kapitel. Job. Hiob, when you pray for your friends, wenn du für deine Freunde betest, I will restore double to you. Werde ich an dich doppelt so stark wiederherstellen. Everything that you lost. Alles, was du verloren hast. And I think there are people here who feel that there's been a loss in their life. Und ich glaube, es gibt Menschen hier, die fühlen, dass sie was verloren haben in ihrem Leben. And God wants to tell you. Und Gott möchte dir sagen. I will restore it all. Ich will alles wieder herrichten. And there is no condemnation. Es gibt keine Verdammung. I don't see the failure. Ich sehe das Versagen nicht. I don't see your sin. Ich sehe deine Sünde nicht. I don't see the mistake. Ich sehe die Fehler nicht. I paid for it all. Ich habe schon für alles bezahlt. And I want to restore you. Und ich möchte dich wiederherstellen. Just receive it tonight. Bitte empfange es heute Abend. Just stretch out your hand to the Father. Streck deine Hände aus zum Vater. And receive his healing love and his forgiveness. Und empfange seine heilende Liebe und seine Vergebung. And his promise. Und seine Verheißung. That he will restore. Dass du wiederhergestellt wirst. Double for all that you lost. Doppelt für all das, was du verloren hast. Just receive it by faith. Empfange es im Glauben. That's the Father's heart towards us. Das ist das Herz des Vaters uns gegenüber. He is all good. Er ist immer gut. He is for you. Er ist für dich. He is never against you. Er ist niemals gegen dich. He wants the very, very best for your life. Er möchte das Allerbeste für dein Leben. Don't settle for anything less. Und gib dich mit nichts weniger zufrieden. Just say, God, what you want for my life, I take it. Sprich, Gott, was du für mein Leben willst, das will ich annehmen. I've been disappointed. Ich wurde enttäuscht. But aber I know that your plan is good. Aber ich weiß, dass dein Plan gut ist. And that you are the restorer. Und dass du der Wiederhersteller bist.